Die Frauen Koreas führen im sozialistischen Paradies, das vom Duft der Menschenliebe erfüllt ist, als Blumen der Gesellschaft, des Landes und der Familien ein glückliches Leben. Die südkoreanische Bevölkerung hegt brennende Sehnsucht nach der TVJK. Die südkoreanischen Frauen wie Sok Jin-hui von Seoul sagten, anders als im Süden, wo die Tendenz der Bevorzugung der Männer und der Benachteiligung der Frauen fortgehe, werde im Norden die Gleichberechtigung von Mann und Frau gesetzlich und konstitutionell gesichert. Das sei dem Präsidenten Kim Il-sung und dem Heerführer Kim Jong-il zu verdanken, die die Frauen als Herrinnen des Landes hingestellt und eine volksverbundene Politik betrieben hätten. Der Norden, wo die Würde der Frauen maximal geachtet werde und all ihre Rechte auf dem höchsten Niveau ausgeübt werden, sei ein Königreich und Paradies der Frauen. Wenn auch die Frauen im Süden als Blumen glücklich leben wollen, sollen sie unter dem Banner der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni mit vereinter Kraft der koreanischen Nation das Heimatland wieder vereinigen.